In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Neuerlicher Test mit meinen neuen Tautronics-Kopfhörern, die auch Audio aufnehmen können. Und da bin ich mal gespannt, wie gut die sind. Wir schreiben den 16. Bei der Audioaufnahme weiß das besser als ich. Den 16. November 1920. Und wir haben heute, sind heute der Einladung gefolgt, eine Gartenlaube bzw. sogar zwei Gartenlauben anzusehen. Und ich glaube, ich habe es schon gesagt, wir sind erstmal davon ausgegangen, sie zeigen uns eine leere Wiese und sagen, das Wasser, was von oben kommt, versickert aber und alles, was da drüber ist, könnte schon interessant sein. Und fast so ähnlich war das erste, da war ein Holzhütchen auf einer kleineren Wiese, wo wenig Hecke war, wo fünf Parteien von außen reingucken konnten. Die Holzhütte, da war eine Scheibe kaputt. Es war lackiert mit blauem Farblack, irgendwie so. Und eigentlich ist das Lackieren von Holz ja okay, glaube ich. Wenn man es jedes Jahr macht, aber irgendwie war es so, wie die das gemacht haben, nicht gut. Weil das Holz nicht atmen kann, beziehungsweise sie haben auch von innen das Holz angestrichen. Das sah nicht gut aus, also von außen blau, von innen weiß. Also man dürfte wohl das ganze Haus ein bisschen abschmirgeln. Und es ist noch ein zweites Grundstück gezeigt worden. Also da war ein Strandkorb drauf, der verdeckt war. Haben wir nicht gesehen, wie gut der Entschluss war oder eben nicht. Ein Gartenhäuschen, was auch angeschlagen war und nicht mehr lange durchhält. Dann wurden wir zu einem zweiten Grundstück geführt, das 400 Quadratmeter hat. Und das ist schon ordentlich viel. Sehr viel Wiese, also da kann man noch viel draus machen. Da kann man viel Spielfläche fürs Kind herstellen. Das heißt, eine Schaukel draufstellen vielleicht und Sandkasten und ein Gemüsebeet wird man da auch noch unterbringen können und trotzdem noch eine schön große Rasenfläche haben. Es ist abgelegen, es ist so, ja, sehr weit abgelegen. Es ist auch ein kleinerer Weg, der dahin führt, der sehr eng irgendwann wird. Verglichen mit dem sehr breiten Hauptweg. Da wäre der ganz große Vorteil, dass maximal ein Nachbar da mal reinguckt. Wobei es auch nicht wahrscheinlich ist, dass er sich direkt an das Grundstück stellt und einfach mal rinkiegt. Und wir haben quasi schon zugesagt. Und das Blöde ist die Aussage, auf dem Dach ist noch irgendwie was mit Asbest. Also ich habe das mit Asbest gar nicht gehört, aber die Königin hat das Wort Asbest vernommen. Und beim Dach gibt es wohl irgendetwas, was abgenommen werden müsste. Nur war der Grundpreis von dieser Dacia nicht so hoch. Der war irgendwie bei 2.500. Das heißt, wenn wir jetzt noch 1.000 Euro in das Dach investieren, wären wir bei 3,5. Man kriegt, wenn man die Dacia, also wenn man die Gartenlaube wieder los wird, sozusagen diese 2,5 wieder, die 1.000 Euro dann wahrscheinlich irgendwie nicht. Also irgendwas, was man investiert, ist man dann sicherlich los. Palim, palim. Ja, aber es ist trotzdem noch eine ordentliche Stange Geld. Dafür ist es ein sehr großes Grundstück. Und was man in dieser Größe wahrscheinlich so schnell auch einfach nicht wieder bekommt. Und da waren ja auch Power on connected. Ich kriege ja dauernd auf den Kopf, dass er connected ist oder nicht connected. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, ist es jetzt, sind es jetzt die Kopfhörer, die aufnehmen, oder ist es das Handy selber? Das wäre ja nicht so toll, aber ich glaube, jetzt gehe ich ein bisschen weiter weg, dass es tatsächlich die Kopfhörer sind. Ja, ich war bei der Gartensaube. Also, ich bin da auch wirklich kein Fachmann für und würde mal schätzen, es kann an die 1.000 Euro gehen. Man spricht für ein Quadratmeter, glaube ich, 70 Euro zahlst du. Und das ist zwar nur ein kleiner Teil des Daches, das ist ein vollständiges Dach, das ist auch ein riesiges Dach. Aber 10 Quadratmeter könnten das schon sein. Risiko, vielleicht sogar noch mehr. Aber es ist wie gesagt nur ein Teil des Daches. Ansonsten ist das ein steinernes Haus mit zwei Zimmern, Küche, Bad. Also da kannst du wirklich locker mal dein Sommer da verbringen als vierköpfige Familie. Das klang schon alles ziemlich nett. Wobei, also unser Kante mir gleich geschrieben hat, von wegen, oh, Asbest, das ist immer schwer loszuwerden und das ist teuer und es war dann eigentlich aber auch das Einzige da. Da die Königin sowieso von 10.000 Euro so ein bisschen, wie ich hier interner Preis wirklich, also von einer ordentlichen Stange Geld so ein bisschen aus. Geht für die Laube. Sind wir eigentlich noch so in dem Bereich, dass man sagen könnte, dass okay, wobei man nicht wirklich bei dem Grundstück nicht vorstellen kann, dass man da wirklich was machen kann. Also, dass das wirklich was für Kinder ist, dass die Kinder auch einen riesen Platz haben. Dass man vielleicht auch bedenken sollte, sowas kriegst du in Düsseldorf nicht mal eben wieder, wenn es dir mal angeboten wird. Und wie gesagt, das ist abgeschieden, das ist nah an einem Nebeneingang. Da muss ich nicht immer durch den Haupteingang und dann alle Leute grüßen. Das ist, was mir bei diesem Gartenlaubenverein halt auch nicht so ganz so liegt, in deinem Garten zu sitzen und dauernd auf den Weg zu gucken, wer kommt denn jetzt vorbei und wer guckt rein und wem muss man jetzt wieder Hallo sagen und dass man auch ein bisschen zu stark beobachtet wird. Ist der schon wieder da? Und all so ein Kram liegt mir nicht so, wäre bei diesem Garten halt dann auch nicht gegeben. Das heißt, es gibt so Aspekte, wo man sagen müsste, das ist schon sehr interessant und dann müssen wir einfach nochmal ein bisschen nachhaken, ob das ein gemacht werden muss, ist, was das Dach angeht und ja. Inwieweit das jetzt für uns relevant ist, dass wir das vielleicht immer mal wieder raus reinkriegen. Wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber dass sich der Preis des Grundstücks daran vielleicht ein bisschen orientiert, wobei wir nicht wissen, ob es das nicht schon tut bei dem Preis, den es da hat. Weil das ist, wie gesagt, eines der größeren Grundstücke. Es ist Obst, also von der Wertigkeit ist, glaube ich, die Maßnahme an dem Haus nicht berücksichtigt worden. Einerseits, andererseits, das ist schon, das wissen die dann auch, ein sehr interessantes Areal. Dass man mal irgendwelche Kosten hat für irgendetwas, die man unliebsamerweise zahlt und keinen Bock drauf hat, das zu zahlen. Und das ist ja auch einigermaßen normal. Und dafür haben wir halt auch kein Auto, mit dem wir Unfälle bauen und da haben wir. Also, es ist so ein. Wir wollen eigentlich schon. Und die Sanierung am Dach ist schon so eine Sache. Aber wie halt die Dame des Vorstands, die uns da rumgeführt hat, gesagt hat, irgendwas ist bei den Sachen halt immer. Also ein perfektes Häuschen ist normalerweise nicht gekommen. Dann halt nicht für diesen Preis. Ja. Habe ich was zu den Kopfhörern gesagt? Ich habe mir noch Kopfhörer von Tautronics bestellt, weil ich mir für den Alltag gerne mal was gönne. Damit ich diesen Stress auch für meine freakigen Sachen hier so habe im Alltag. Dann gönne ich mir mal so Kopfhörer. Und sind halt so wie diese Apple-Dinger. Das heißt, du stopfst sie einfach nur ins Ohr und hoffst, dass sie halten. Wenn ich jetzt was aufnehme, höre ich die Umwelt nur noch dumpf. Ich höre mich selber ein bisschen, aber die Umwelt ansonsten dumpf. Ob das jetzt so saugeiles Noise-Canceling ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe andere von dieser gleichen Firma, andere Kopfhörer. Da finde ich den Sound sogar ein bisschen besser. Und die haben halt, die sind halt hinten mit einem Bändchen verbunden. Schon wieder hier. Und ja, die kannst du ja halt um deinen Hals binden und verlierst die nicht. Und bei diesen Kopf-Ohrstöpseln ja, weiß ich nicht, ob ich nicht irgendwann noch verliere. Das heißt, man muss sich daran gewöhnen, die nach der Verwendung wirklich wieder in die Verpackung, die dazu ist, also ein kleines Kästchen gibt es dabei, zu packen. Und dieses kleine Kästchen ist zeitgleich eine Powerbank für die Kopfhörer. Das heißt, sie werden sofort wieder aufgeladen, wenn man wieder draufsteckt. Ob das so super geil für den Akku ist, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Weil wie lange muss man denn jetzt die Geräte, die man mal für einen schmalen Euro kauft, also ein paar Jahre wird es halten und irgendwann mit Taco nicht mehr so doll sein. Dafür ist es jetzt auch keine unheimlich große, teure Anschaffung, wie wahrscheinlich diese Ohrstöpsel von Apple. Aber die ja da, gucken die Leute ja sowieso nicht auf den Preis. Ja, und hier gibt es auch Klopfbewegungen, mit denen man die Dingers hier steuern kann. Das klappt suboptimal. Also einerseits haut man sich hier, wie man es im Film gelernt hat, ordentlich auf die Ohrmuschel, was ein sehr lautes Knacken verursacht. Deswegen hat man das Gefühl, hat jetzt hat also mein Hörvermögen schon wieder gedicken. Das ist ein das andere, diese Klopfbedingung, Klopfbewegungen, Klopfausführungen funktionieren jetzt nicht so super. Und vielleicht ist das etwas, was man sich noch erst anlernen muss. Also man muss es sowieso behalten. Einmal klopfen ist je nachdem links leiser, rechts lauter. Zweimal ist Lied vor. Rechts und Lied. Nein, es ist dreimal. Dreimal das Lied vor. Was habe ich gesagt? Lied vor ist dreimal und zweimal ist. Ich glaube, irgendwas anderes war zweimal. Was weiß ich, Anruf annehmen oder abweisen. Irgendwie so ein Kram. Und wenn ich was höre, ein Audiodatei höre und dann einmal drauf haue, das hat eben schon kaum geklappt. dass er dann das mal anhält. Das sollte, glaube ich, links wie rechts gehen. Links hat es eigentlich nicht geklappt. Rechts hat es mal geklappt, aber halt, man tupft sich da halt so ans Ohr und dann diese Geräusche hört man halt auch die ganze Zeit und das ist nicht sonderlich angenehm. Das könnte man jetzt auch einfach über das Handy selber machen, sodass jetzt dieses sich an den Kopf hauen nur ein Notfall ist, einerseits. Und andererseits, diese Dinger sind jetzt, die drückt man sich jetzt ein bisschen ins Ohr und davor waren diese Stöpsel von Tautronics halt immer so, dass sie sich sozusagen ja, die Ohrenmuschel so ein bisschen reingedrückt haben. Die hatte halt so eine kleine Sichel, eine kleine gabelartiges Ding und sowas. Das hat sich da schon so ein bisschen reingedrückt, sodass halt die Kopfhörer sehr fest eigentlich im Ohr saßen. Die Dinger hier, habe ich meine Tochter ins Bett gebracht und habe ich daneben gelegt und wenn man sich dann auf die Seite legt, dann fällt also eigentlich eine der Kopfhörer schon normalerweise raus. Also, ja, joggen kann man damit nicht, rennen sollte man damit nicht. Und das wird noch spannend zu sehen sein, ob man da irgendwelche Schüttelbewegungen mal macht oder Rüttelbewegungen und das Ding dann fliegt dann irgendwie raus. Ja, doch sehr ärgerlich wäre, weil da hat man unter Umständen nur noch ein einziges von den beiden Dingern. Das andere, was ist, mit dem ZTE konnte ich die Dinger gar nicht erst vernünftig verbinden. Das heißt, ein Gerät muss ja eigentlich zwei Bluetooth-Verbindungen machen für jeweils zwei Ohrstöpsel. Das hat das ZTE irgendwie nicht hinbekommen, obwohl es zwei Anzeigen hat, in der Übersicht, welche Geräte gerade zur verfügbar sind bezüglich genau dieser Ohrstöpsel, aber wollte nicht. Also wenn man mit einem verbunden hat, hat er das andere rausgeschmissen und dann stand da alles möglich außer Audio. Nix, ja. Das Einzige, was ich mit den Dingern machen will, ist Audio. Und ja. Ich Pech habe, ist das jetzt eine sehr gute Aufnahme geworden mit meinem Nexus. Und dann müsste ich einfach mal googeln, ob man das Nexus noch nicht irgendwie einfacher ansteuern kann über Windows oder Linux. Als dass man immer das Ding in den Wartungsmodus schiebt, macht, packt. Und ansonsten, ja, sind das halt Dinger, über die man halt telefonieren kann, weil du halt ein Mikrofon dabei hast. Das finde ich grundsätzlich eigentlich ganz nett, weil, ja, dieses am Kopf halten ist vielleicht auch ein bisschen mittlerweile out. Wobei ich auch heute aus der Wohnung heraus mit dem Schwiegerdrachen telefoniert habe und die Verbindung war nicht sonderlich gut, was natürlich auch am Handy liegen könnte, dass das in dieser Wohnung nicht so gut funktioniert. Das war jetzt nicht so berauschend. Könnte ich noch überlegen, ob ich die an irgendein anderes Gerät noch machen, aber es fällt mir gerade nichts ein. Also, ich habe gerade zu viele Kopfhörer irgendwie und diese Kabel gebunden an Kopfhörer für die Ohren. Diese Ohrstöpsel-Dinger. Die sind komischerweise alle ziemlich vergleichsweise schlecht. Das wundert mich. Also man kriegt für 10 Euro oder was ich mal ausgegeben habe für so ein Ding, kein Ding, was vergleichsweise gut ist. Ich weiß nicht, was man da ausgeben sollte. Aber das ist schon bemerkenswert. Wobei ich ansonsten mit den Stöpseldingen halt keine Probleme habe. Mir tun sie nicht weh. Finde sie eigentlich ganz nett. Bis auf dass ich wahrscheinlich irgendwann die Dinger verliere und mich wahnsinnig ärgere. Aber dann habe ich ja noch andere, weil ich ja mittlerweile eine kleine Sammlung irgendwie gemacht habe. Aber ja, so ist das alle. So, das sind die Befindlichkeiten des Tages. Ich wünsche noch ein schönes Restwochenende. Vielleicht melde ich mich morgen einfach nochmal. Und lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.